Solche Selbstverschlungenheit führt dann dazu, dass er das Maya-Wort Zigbal mit Erzähltes wiedergibt. Obwohl er selber lang und breit erklärt, dass Zigbal eine dialogische Sprechweise bezeichnet, die auch den Smalltalk einschließt. Zigbal heißt Gespräch, Unterhaltung. Und eine beispielhafte Geschichte wird von einem Erzählenden und seinem dramatisch, erklärend, fragend, ergänzend und anfeuernd eingreifenden Gegenpart einem Publikum vorgeführt. Was der Ausdruck Erzähltes um des vertrauten Wortes willen verdeckt. 400 Lakandonen sollen es noch sein. Woanders ist von 250 die Rede. Durch den Raubbau am Regenwald des Usumacinta wird ihnen die Lebensgrundlage entzogen. Der Urwald wird erschlossen, die Edelhölzer werden gebraucht, der Usumacinta wird in 3 Stufen gestaut, um Energie zu produzieren. Auch vor der Selva Lacandona kann der Fortschritt nicht Halt machen. Unser Fortschritt. Piedras Negras, Bonampak, Yaxchilan werden im Wasser versinken. Die Edelhölzer sind meist schon abgeholzt. Mahagoni, der alte Kaoba, findet sich nicht mehr. Die Lakandonen brauchten ihn, um aus dem Holz ihre Zeremonialgeräte zu schnitzen. Das können sie nun nicht mehr. Wenn der Wald stirbt, sagen sie, stirbt auch der Mensch. Wenn der letzte Baum gefällt ist, geht die Welt unter. Ihre Welt. Der Dschungel des Regenwaldes. Eine fremde Welt, in der die Wesen ihre Vieldeutigkeit wiederfinden. Die Tiere verwandeln sich. Die Geier verwandeln sich in Gürteltiere. Ein Geier hockte auf der Insel im See. Da kamen Leute vorbei und sahen den Geier in der Sonne hocken. Dann gingen sie weiter. Auf dem Rückweg kamen sie wieder vorbei. Da lagen da überall Federn herum. Was ist denn mit dem Geier los, sagte einer. Da war eine Höhle und sie sahen hinein. Da sahen sie einen Kopf, einen nackten Kopf und hörten ein Gürteltier quietschen. Da sagte der eine, ein Gürteltier. Es ist gar kein Geier. Es ist ein köstliches Gürteltier. Der Geier hat sich verwandelt. Da sagte ein anderer, essen werde ich es nicht. Der Geier hat sich verwandelt. Genauso ging es mit dem Packer. Es war ein Packer und das verwandelte sich. Lang war der Schwanz des Packer und hatte die Zeichnung einer Boa. Das esse ich nicht. Aber sonst war alles wie beim Packer. Essen werde ich es nicht. Schlange zerfrisst das Gedärm. Sagte der Erste, die Boa ist nicht giftig. Nur die Giftigen zerfressen das Gedärm, aber die verwandeln sich nicht. Ein anderes Mal war es der Spinnenaffe. Die Ameisenbären verwandeln sich in Spinnenaffen. Ein Ameisenbär, ganz Ameisenbär, kletterte in einen Baum. Er verwandelte sich in einen Spinnenaffen. Es dauerte einen Monat. Als er zur Hälfte verwandelt war, kamen Leute vorbei. Sie hörten einen Spinnenaffen schreien, aber sie sahen nur einen Ameisenbären. Als der Monat ganz vorbei war, kamen die Leute wieder vorbei. Da sahen sie da einen Spinnenaffen sitzen. Ich weiß nicht, ob sein Fleisch köstlich ist, sagte einer. Es ist köstlich, sagte ein anderer. Es ist ein Spinnenaffe. Das stimmt, Spinnenaffe ist köstlich. Und das Stachelschwein. Vom Stachelschwein heißt es, wenn es sich zusammenkauert, fallen ihm alle Stacheln aus. Keiner weiß, wie es sich verwandelt. Es verwandelt sich in einen Brüllaffen. Es verwandelt sich in ein Brüllaffenmännchen und brüllt. Da kam einer und sagte, den will ich mir zum Essen holen. Es ist ein Brüllaffe. Aber gesehen habe ich ein Stachelschwein. Es hat sich verwandelt. Er traf mit dem Pfeil den Brüllaffen und der Brüllaffe fiel herunter. Das Stachelschwein hatte sich noch nicht ganz und gar verwandelt. Der Brüllaffe war mit Stacheln gespickt. Ich werde ihn nicht essen. Er ist nicht köstlich. Die Geier werden ihn essen. Einen richtigen Brüllaffen würde ich essen. Aber warum hast du ihn dir dann geholt? Es lässt sich nicht ändern. Ich habe dir nicht gesagt, dass sich die Stachelschweine verwandeln. Alle Tiere verwandeln sich. Das Bekari wird ein Wildschwein. Zuerst wird es ein Wildschwein. Wenn es dieser Gestalt überdrüssig ist, wird es wieder ein Pekari. Das Agouti wird ein Pekari. Es verwandelt sich. Die Mäuse verwandeln sich in Eichhörnchen. Die Eichhörnchen verwandeln sich wieder in Mäuse. Sie tauschen die Gestalt, bis sie gefressen werden. Wildschweine werden Pekaris. Die Mäuse verwandeln sich in Eichhörnchen. Wenn das Agouti sich in ein Pekari verwandelt, ist es köstlich. Nur die Ameisenbären und die Stachelschweine, die sich verwandeln, die sind nicht köstlich. sie sind ungenießbar. Der Speisekopfadler wird ein Kambul. Der ist sehr köstlich. Auch wenn es ein Speisekopfadler war. Der schwarze Adler wird zum Kosch. Sehr köstlich. Keiner weiß, warum die Tiere sich verwandeln. Vielleicht ist das Agouti seiner Gestalt überdrüssig. Vielleicht möchte das Pekari gern ein Wildschwein werden. Hat es genug davon, wird es wieder ein Pekari. Es ist vielleicht seiner Gestalt überdrüssig geworden. Thank you.